Book 2 77 77 77 Memberi alasan 3 Etwas begründen 3 Etwas begründen 3 Kenapa Anda tidak makan kue tarnya? Warum essen Sie die Torte nicht? Warum essen Sie die Torte nicht? Saya harus mengurangi berat badan. Ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Saya tidak makan karena saya harus mengurangi berat badan. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Kenapa Anda tidak minum bir? Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? Saya harus menyetir. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Saya tidak minum karena saya harus menyetir. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Kenapa kamu tidak minum kopinya? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Kopinya dingin. Er ist kalt. Er ist kalt. Saya tidak minum kopinya karena kopinya dingin. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Kenapa kamu tidak minum tehnya? Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? Saya tidak punya gula. Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. Saya tidak minum tehnya karena saya tidak punya gula. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Kenapa Anda tidak makan sopnya? Warum essen Sie die Suppe nicht? Warum essen Sie die Suppe nicht? Saya tidak memesannya. Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. Saya tidak makan sopnya karena saya tidak memesannya. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Kenapa Anda tidak makan daging? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Saya vegetarian. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. Saya tidak makan dagingnya karena saya vegetarian. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.